HR2 Kultur. Archivschätze. Heute geht es um Träume, die Träume einer ganzen Generation. Der Schriftsteller Milo Dor hat 1953 gemeinsam mit dem Schriftsteller und Übersetzer Reinhard Federmann dazu ein Radiofeature verfasst. Milo Dor wurde 1923 in Budapest geboren und ist in Belgrad aufgewachsen. Er war im jugoslawischen Widerstand gegen die deutsche nationalsozialistische Besatzung. Reinhard Federmann, auch 1923 geboren in Wien, war Übersetzer und Schriftsteller, er lebte in Wien und München. Beide arbeiteten in vielen schriftstellerischen Projekten zusammen. Beide waren Mitglieder der Gruppe 47 und später Mitbegründer des Pen-Club Österreich. In ihrem Radiofeature Träume im 20. Jahrhundert beschäftigen sie sich mit der Frage, welche Spuren diese Zeit in den Träumen hinterlassen hat. Sommer 1953 in einer großen Stadt. Es ist Nacht. In der Ferne zieht die letzte Straßenbahn eine singende Kurve. Am Taxistand gehen zwei Chauffeure neben ihren Wagen auf und ab. In dem Kaffeehaus auf dem breiten Boulevard brennt noch Licht, aber das lärmende Gespräch einiger betrunkener Gäste verweht in der großen Stille, die sich über die Stadt gebreitet hat. Hier und da nur heult der Motor eines Autos auf, das Nachtbummler nach Hause bringt oder seine Fahrt in die Provinz antritt, um die Morgenzeitungen auszuliefern. Und in den Seitengassen halb verloren der Hufschlag der Milchwagenpferde auf dem Pflaster. Alles andere Leben ist zur Stunde erstorben. Nicht nur in jener Stadt. Ein ganzer Erdteil ist von der Nacht befallen und in 100 Städten scheint alles Leben erstorben zu sein. Europa schläft. Das Uhrwerk eines harten Tages ist abgelaufen und braucht nun Finsternis und Ruhe, um sich für den nächsten Tag wieder aufzuziehen. Es sieht nur so aus, als sei es erstorben. Das Leben hat nicht aufgehört. Es ist untergetaucht und fließt weiter wie ein unterirdischer Strom, der manchmal von seltsamen Lichtern beschienen plötzlich aufblinkt. Wir sind auf der Suche nach diesen Lichtern, die uns den Lauf des unterirdischen Stroms zeigen. Wie Notlichter in einem Tunnel. Wir sind auf der Suche nach den Träumen, in denen der eigentliche Lauf unseres Lebens aufblinkt, während wir schlafen. Der eigentliche Lauf, der wahrer ist als das Curriculum Vitae bei Stellenbewerbungen, wahrer als das Schulzeugnis und der Polizeibericht und wahrer als der Nekrolog. Die Stadt, in der wir unsere Suche beginnen, ist Wien. Und der verschlafene Boulevard, von dem wir gesprochen haben, ist der Margaretengürtel, in dessen langen, dunklen Seitengassen Front an Front sich Mietskasernen reihen. Dort hinter dem Gürtel haust das Arbeiterheer von Wien, in Wohnungen wie Schachteln, klein, eng und dunkel. Und durch die dünne Wand hört man den Nachbarn schnarchen, hört das Quietschen einer Tür und die schlurfenden Schritte einer alten Frau, die auf den Gang geht, um Wasser zu holen. Sie wäscht nachts die Küche auf, weil sie nicht schlafen kann. Der Mann aber, der Tür an Tür mit dieser Frau wohnt, der Mann, den wir suchen, in dessen Traum wir uns einnisten wollen, M.K., Journalist, 30 Jahre, verheiratet, ein Kind, schläft. Er hat einen schweren Tag hinter sich, denn er ist nicht fest angestellt, sondern schreibt auf eigene Faust. Er hat einen Artikel über Filmsynchronisation geschrieben, zu dem er sich viel technisches Material beschaffen musste und nachher aus einem Kriminalroman von Simenon einige Seiten übersetzt. Er hat Anlass, zufrieden zu sein und problematischen Gedanken für 7 Schlafstunden zu entsagen. Und nun träumt er. Ich stehe ganz allein im letzten Stock eines hohen Gebäudes. Eine leichte Erschütterung, die nicht so sehr an ein Bombardement erinnert wie an das leise Zittern eines Erdbebens, bringt das Haus ins Wanken und löscht das Licht. Da ich in der Dunkelheit die Tür finde und sie öffne, um Menschen und Licht zu suchen, findet mein vorgestreckter Fuß keinen Boden. Ich lasse den Fuß etwas tiefer gleiten. Der Fuß schwebt ganz frei in der Luft. Entsetzt und verwirrt kann ich mich kaum festhalten, um nicht in den Abgrund zu fallen, der sich plötzlich unter mir geöffnet hat. Mein Auge muss sich erst langsam an das Dunkel gewöhnen, ehe es in der Tiefe das gestürzte Treppenhaus erkennt, das unten in Trümmern liegt, mit den verbogenen Eisenstangen des Geländers obenauf. Weiter zu tasten hat keinen Sinn. Ich komme nicht hinaus. Mit einer unendlichen traurigen Sehnsucht schaue ich auf die Wohnung gegenüber und auf die schneeweiße Mauer, die nun für immer unerreichbar geworden ist. Und so, in der Höhe, auf einer unsicheren Schwelle schwebend, von dem unstillbaren Verlangen nach anderen Menschen gequält, erwache ich in der Dämmerung. Wer ist der Mann, der diesen Traum geträumt hat? MK in Wien, in einer Nacht des Jahres 1953. Journalist, 30 Jahre, verheiratet, ein Kind. Das sagt nichts. Was denkt er und was hat er getan? Was geht in ihm vor und woher kommt dieser Traum? Am Ostersonntag des Jahres 1941 wurde Belgrad, die Heimatstadt des Journalisten MK, der damals noch kein Journalist war, sondern ein Gymnasiast von 18 Jahren, bombardiert. Wir alle kennen den Anblick aufgerissener Häuser und der Schutthaufen an den Stellen, wo einst die vertrauten Straßen unserer Jugend waren. MK hat dieselben Bilder auf der anderen Seite der Front gesehen, in Wien, wo er 3 Jahre später als Fremdarbeiter und Gefangener lebte. Skurrile Bilder, die in unseren Städten nur der moderne Krieg gemalt hat. Halbierte Häuser, in die man wie in Puppenstuben hineinsieht. Eine Treppe ohne Ziel. Tore, hinter denen nichts steht. Wie geschaffen dazu, im Traum wiederzukehren und eine Kulisse für den Traum abzugeben. Erinnerungen, die unsere Großväter nicht gehabt haben. Und von Erinnerungen lebt der Traum. Der Journalist MK hat sich im Traum an seine Kriegserlebnisse erinnert. Freilich ist das nur die Dekoration. Aber das Stück, das in dieser Dekoration gespielt wird, heißt: Ich stehe allein auf einem hohen Gebäude und kann nicht hinüber zu der weißen Wand, nach der ich unendliche Sehnsucht habe. Um die Szene zu verstehen, muss man die Geschichte des Mannes besser kennen. Noch im selben Jahr 1941 trat er der Widerstandsbewegung seines Landes bei. Bald aber überwarf er sich mit der dogmatischen Führung der Bewegung, die nur auf Moskau schwor, wurde von beiden Seiten verfolgt, verhaftet, saß im Kerker und war isoliert. Das ist das Stück, das gespielt wird. Die Vereinsamung. Die Vereinsamung, die nicht nur der gefangene Zwangsarbeiter und Flüchtling MK erfahren hat, sondern wie er unzählige andere in unserer Zeit. Die aus bergenden Gemeinschaften ausgestoßen, alles verloren. Die einen die Heimat, die anderen den Glauben. Viele beides. Ein Streiflicht, das uns eine Windung des unterirdischen Stroms sichtbar gemacht hat. Aber der Strom hat zahllose Windungen. Wir wandern weiter durch die nächtliche Stadt Wien. Jenseits des Donaukanals, in einem Haus, das einmal gepflegt war und heute verwildert ist, schläft KF, Krankenkassenbeamter, 31 Jahre, verheiratet, 2 Kinder. Vor 9 Jahren war die große, jetzt halbleere Wohnung noch vollgestopft mit Möbeln, Bildern, Teppichen und jedes Stück hatte eine lange, verwickelte Geschichte. Und es lebte dort eine 6-köpfige Familie, von der der Krankenkassenbeamte KF als einziger geblieben ist. Er träumt: Ich fahre mit Verwandten meiner Frau, aber ohne sie, in eine Stadt, die wie Berlin ist. Wir kommen an die Zonengrenze. Das ist eine genau abgegrenzte Gasse. Links grün gestrichene Triumphbogen mit roten Fähnchen, eine kompakte Masse. Rechts ein Drahtgeflecht, dahinter nichts. Ein Trümmerfeld, eine vollkommen leere Fläche. Dann gehe ich durch Berlin. Dabei sehe ich fast nur Ruinen. Es gibt nur einen Bahnhof und nur ein einziges Gleis. Eine Sperre, dahinter eine Tür, die alle 2 Stunden geöffnet wird. Dann stürzt sich ein Rudel Menschen auf den Bahnsteig. Wir kommen zum Schalter und verlangen Fahrkarten nach Wien. Da sagt mir der Schalterbeamte: Eine Fahrkarte nach Wien kann ich Ihnen nicht geben, nur eine Fahrkarte nach Linz. Gut, denke ich mir. Von Linz komme ich leicht nach Wien. Ich verlange also eine Fahrkarte nach Linz. Hinter dem Beamten im Schalterraum stehen 2 junge Burschen, die Zigaretten rauchen. Der Schaffner gibt mir eine halbe Zigarette, auf die er geschrieben hat: Wien Westbahnhof. Diese Zigarette muss ich also in Linz abgeben, dann bekomme ich die Fahrkarte nach Wien. Wieder stoßen wir auf Erinnerungen an den Krieg und die Jahre danach. Trümmer, Reisebeschränkungen, Zigaretten, die als Währung gelten. Eine ähnliche Kulisse wie die des ersten Traums. Welches Stück wird aber diesmal gespielt? Einmal Trümmer, zum zweiten Mal Trümmer. Sind sie wirklich nur Kulisse? Wurde nicht auch in unserem Leben vieles zertrümmert? Der Krankenkassenbeamte KF hatte ursprünglich einen anderen Lebensplan. Der Krieg zerschlug seine Familie, seine Berufsabsichten und seinen Körper. Nach einem letzten Urlaub, den er im Februar 1945 teils in Wien, teils bei Verwandten in Berlin verbrachte, wurde er an der Ostfront verwundet und verlor ein Bein. Nach mancherlei kurzen Versuchen, sich eine neue Existenz aufzubauen, landete er im Beruf eines kleinen Angestellten. Er heiratete, die Familie wächst wieder an, er findet sich zurecht. Aber im Traum wird ihm klar, dass er geschädigt ist. Hinter dem Beamten im Schalterraum stehen zwei junge Burschen und rauchen Zigaretten. Was tun sie dort? Sie stehen da und rauchen befriedigt. Ihm reicht man nur eine halbe Zigarette. Die andere Hälfte muss irgendwo abgebrochen worden sein. Sein Bein. Aber sogleich rafft er sich wieder auf. Der Beamte schreibt ihm auf die halbe Zigarette Wien Westbahnhof. Und KF weiß, dass er auch mit seiner halben Zigarette ans Ziel kommen wird. Könnte es aber nicht auch sein, dass hier ein Reiztraum vorliegt? Vielleicht verlangt es KF in der Nacht nach einer Zigarette. Der Mann ist nicht Raucher. Zigaretten haben ihn nie interessiert. Gerade das weist darauf hin, dass es um eine ernstere und tiefer liegende Sache geht, für die die Zigarette als Symbol steht. Und um die Wichtigkeit des Problems zu unterstreichen, hat auch der Bahnhof nur ein Gleis, obwohl zu einem richtigen Bahnhof mindestens zwei Gleise gehören. Auf diese Weise träumen Hunderttausende von den Wunden, die ihnen der Krieg geschlagen hat, von den Verlusten, die sie erlitten haben, und wissen es nicht. Da träumt eine Frau von einem hilfsbedürftigen Vogel, den sie gern pflegen möchte und nicht pflegen kann, und meint ihren Sohn, der im Krieg gefallen ist. Da träumt ein Mann von einem schönen Buch, das er gern haben möchte. Er liest aber kaum und ist schon gar kein Bücherliebhaber. Er meint das Haus, das er im Krieg verloren hat. Szenen aus einem überdimensionalen Bühnenwerk. Jede Szene steht für sich, hat ihren Angelpunkt und ihre Bedeutung. Aber sie lebt vom Ganzen. Von unserer Welt, von unserer Zeit, von den anderen. Der Krankenkassenbeamte KF denkt nicht nur an das eigene Problem. Er fährt auch voll Trauer durch eine geteilte Welt. Und das Kernproblem des Journalisten MK ist seine Beziehung zu den anderen. Immer sind die anderen da. Wir sind in einem Haus eingeschlossen und wissen, dass um 3:30 der Angriff beginnen wird. Ich sitze in einem Büroraum im Dachgeschoss an der Schreibmaschine und erledige die letzte Post. Dann gehe ich zu den anderen in den Keller. Schon auf der Stiege merke ich, dass ich mein Adressenverzeichnis oben vergessen habe. Ich sehe auf die Uhr. Es ist zu spät, das Heft zu holen. In wenigen Sekunden wird der Angriff beginnen. Durch die Fenster des Treppenhauses sehe ich, wie die Angreifer im Schutz getarnter Kanonen schon an unser Haus heranschleichen. Im Erdgeschoss dirigiert ein Ordner die Flüchtlinge in den Keller. Er weist sie gruppenweise in die langsam vorüberfahrenden Zellen eines Paternoster-Aufzuges. Aus der, in die ich gerade einsteigen soll, springt meine Schulfreundin Mimi heraus und läuft zur Stiege. Ich rufe ihr nach, sie solle hier bleiben, in meiner Gruppe, denn es würde mich beruhigen, wenigstens ein bekanntes Gesicht zu sehen. Sie hört aber nicht und ich will ihr nachlaufen. Der Ordner weist mich zurecht. Dazu haben wir jetzt keine Zeit. Führen Sie den Herrn in den Keller. Er drängt mich zusammen mit einem dicken Mann in die Aufzugszelle. Sie ist so niedrig, dass man darin nur liegen kann und den Boden der nächsten Zelle unmittelbar über dem Gesicht hat. Ich möchte gerne rauchen, denke aber daran, dass es hier unmöglich ist, weil sonst die ohnedies knappe Luft noch schlechter wird und schneller verbraucht wird. Plötzlich verstehe ich auch, dass wir gar nicht in den Keller kommen. Man pfercht einfach ein paar Leute in eine solche Zelle. Der Aufzug bringt immer neue herbei, die wieder mit Menschen vollgestopft werden und trägt sie immer tiefer in die Erde hinein. Aber keiner darf aussteigen. Es ist überhaupt nicht möglich auszusteigen, weil rundherum Erde ist. Wir müssen hier liegen und warten, bis alles vorüber ist. Ich fürchte, dass wir eher ersticken werden. Spüre auch schon Atemnot und bange vor dem letzten verzweifelten Ringen nach Luft, das vergeblich sein wird. Der Traum der Philosophiestudentin E.D., 28 Jahre, im Krieg zum Krankenhilfsdienst herangezogen, beginnt wie ein Kriegsbericht. Ein übereifriger Schüler Sigmund Freuds würde allen Zeitsymbolen, die dieser Traum enthält, sexuelle Motive unterlegen. Den getarnten Kanonen, dem vergessenen Adressbuch, der davonlaufenden Freundin, dem allmächtigen Ordner, dem abwärtsführenden Paternoster, dem unangenehm dicken Herrn und der Angst vor dem Ersticken. Damit würde er den ganzen Traum radikal vereinfachen. Ähnlich einseitig würden vielleicht auch andere psychologische Schulen verfahren. Die Schulen C.G. Jungs, Alfred Adlers, Wilhelm Steckels oder Viktor Frankls, der in letzter Zeit in Wien die Existenzanalyse entwickelt hat. Sie alle würden mehr oder weniger starr die Traumzüge, die in ihr System passen, unterstreichen. Wilhelm Steckel erzählt von einem Engländer, der in den 30er Jahren die Städte Europas bereiste und jeden der zahlreichen Psychoanalytiker, die er dabei aufsuchte, ein und denselben Traum zur Deutung vorlegte. Er wollte die verschiedenen Deutungen sammeln und als Buch herausgeben, um sich auf diese Weise über die wissenschaftliche Traumdeutung lustig zu machen. Und Wilhelm Steckel berichtet weiter, dass er dem Engländer eine sehr peinliche Deutung auf den Kopf zusagte, worauf der Engländer das Buchprojekt fallen ließ. Man kann die Psychoanalyse und die von ihr beeinflussten Schulen nicht mit einem Achselzucken abtun. Sie heilt nicht nur Kranke. Sie ist in ein bisher unbekanntes Gebiet des Menschenlebens vorgedrungen. Und vieles, was wir heute von der Mechanik der Seele wissen, verdanken wir ihr. Wenn Wilhelm Steckel sagt, dass jeder Traum den Lebenskonflikt des Träumers enthüllt, so glauben wir ihm. Steckel sagt auch, dass jeder Traum Geburt und Tod vorführe und weist den religiösen Ursprung vieler Träume nach. Unsere Philosophiestudentin E.D. fährt im Traum im Paternoster. Auf Deutsch heißt es Vater unser. Sie fährt im Paternoster in die Tiefe. Rings um sie ist Erde, sie liegt im Grab. Sie muss liegen und warten, bis alles vorüber ist, und sie wartet auf die Auferstehung des Fleisches. Aber sie hat ihr Notizbuch vergessen, vielleicht ihre Gebete. Und sie ist nicht sicher, ob sie der letzten Prüfung standhalten wird. Das ist die Angst vor dem Ersticken. Es ist Krieg. Der Feind ist schon im Haus. Es ist keine Zeit mehr, Post zu erledigen. Alle Menschen müssen in den Keller. Und sie müssen auch damit rechnen, dass sie nie mehr herauskommen werden. Das ist unsere Zeit. Da haben wir drei Deutungen. Und keine hat ganz Unrecht. Es gibt auch eine vierte und eine zehnte. Alles hat im Traum seinen Platz. Das Leibliche, das Soziale, das Politische und das Religiöse oder Weltanschauliche. Das Leben ist ein Strom, der sich nicht in ein enges Bett zwängen lässt. Es ist der ganze Strom, der im Traumlicht aufleuchtet. Das ganze Leben, das im Traum wiederkehrt. Der Schriftsteller PZ aus Köln, etwa 30, hat folgenden Traum, der sich oft wiederholt. Ich betrete eine große Halle, die einer leeren Turnhalle ähnlich ist. Zur gleichen Zeit tritt aus der Tür gegenüber ein anderer Mann herein und geht mir entgegen. Der Mann nimmt immer andere Gestalt an. Einmal geht er sicher auf mich zu, einmal schleppt er sich wie ein Verwundeter oder er kriecht sogar. Ich sehe immer nur seine Augen. Wir gehen aufeinander zu, langsam und ohne die Blicke voneinander zu lassen, bis wir das große Gitter erreichen, das die Halle in zwei Teile scheidet, jeder von seiner Seite. Ich sehe dann nur seine Augen ganz nahe vor mir und erwache. Das ist der Feind, auf den er im Krieg geschossen hat. Das ist der Kamerad, den er verlassen hat. Das ist sein Vater. Das ist sein ungeborener Sohn. Das ist Gott. Es ist das Freudsche Über-Ich. Sein Ideal-Ich. Es ist das Gewissen, das ihn mahnt, etwas zu tun, woran er am Tage nicht gedacht hat. Vieles, was uns Tag für Tag begegnet, möchten wir am liebsten vergessen. Den schlechten Zahn, den wir uns reißen lassen sollten. Eine überfällige Zahlung, die Gleichgültigkeit des Ehepartners, den Niedergang des Geschäftes und den Kalten Krieg. Aber wir können uns nicht betrügen. Die verdrängten Sorgen marschieren im Traum vor uns auf. Dr. X, Verlagsleiter in Stuttgart, etwa 50, erfolgreich im Beruf und in sicheren Verhältnissen lebend, hat in derselben Winternacht, während welcher in Wien M.K. an seine Verlassenheit erinnert wird, K.F. an seine Verwundung, E.D. an die Gefahren eines Krieges und in Köln P.Z. das Gewissen mahnt, diesen Traum. Ich gehe auf der Straße spazieren und habe eine karierte englische Reisemütze auf. Plötzlich kommt mir ein robuster Kerl entgegen, greift nach meiner Mütze, reißt sie mir herunter und sagt: Die gehört jetzt mir. Ich habe Angst vor ihm. Er ist ein starker Bursche mit eckigen Schultern und einem großen Ohr, aus dem drei rote Haare sprießen. Ich blicke an seinem Ohr vorbei und sehe auf der anderen Straßenseite russische Soldaten, die in einer Reihe stehen und auf dem Pflaster ihre Gewehre zu Pyramiden zusammenstellen. Man baut sich ein Haus, man kauft Möbel, man zieht Kinder auf, man legt sich auch einen Wagen bei und zahlt pünktlich die Versicherungsbeiträge. Denn die Versicherung garantiert ein ruhiges Leben und ein ruhiges Sterben. Man hat für alles vorgesorgt. Die Kohle für den Winter ist eingelagert, der Pelzmantel für die Tochter wird am 1. geliefert und am 15. geht man in ein Konzert. Aber im Traum geht die Rechnung nicht so rein auf, wie in der angeblich so harten Wirklichkeit. Wirklichkeit. Wir leben und empfinden so gut im Wachen als im Traum, sagt Lichtenberg. Und das eine macht so gut als das andere einen Teil unserer Existenz aus. Es gehört unter die Vorzüge des Menschen, dass er träumt und es weiß. Man hat schwerlich noch den rechten Gebrauch davon gemacht. Der Traum ist ein Leben, das mit dem unsrigen zusammengesetzt, das wird, was wir menschliches Leben nennen. Die Träume verlieren sich in unser Wachsein allmählich herein und man kann nicht sagen, wo das eine anfängt und das andere aufhört. So gehört der Angsttraum des Verlagsleiters Dr. X genauso zu seinem wirklichen Leben wie sein Wirkungskreis und seine Erfolge. Wenn der Philosoph Stricker sagt: Der Traum besteht nicht einzig und allein aus Täuschungen. Wenn man sich im Traum zum Beispiel vor Räubern fürchtet, so sind die Räuber zwar imaginär, die Furcht aber ist real. So sagt er nur einen Teil der Wahrheit. Im Traum von Dr. X sind die Räuber höchst real. Zuerst sieht Dr. X nur einen großen, bedrohlichen Burschen, dem drei rote Haare aus dem Ohr sprießen. Dann aber sieht er russische Soldaten, die Gewehrpyramiden aufstellen. Wie üblich, je drei Gewehre. Pyramiden. Für die Ewigkeit, so scheint es. Aber sie dürfen sie nicht für die Ewigkeit aufstellen. Der Traum stellt die Diagnose und gibt zugleich die Therapie, man muss etwas tun. Weiß das der Verlagsleiter Dr. X? Die Gefahr kennt er. Aber im Traum kommen ihm Zweifel, ob er das Richtige tut, die Gefahr abzuwenden von dem Haus, das er gebaut hat, von den Möbeln, die er gekauft hat, von den Kindern, die er aufgezogen hat. Da ist eine Frau in Frankfurt, die Archäologie studiert hat und Pharmazie, die verheiratet ist und in einem Haus wohnt, das für die Ewigkeit gebaut scheint. Eine Versicherungsgesellschaft hat es gebaut. Vor wenigen Jahren war es noch eine Ruine, aber es war viel Geld da und jetzt ist das Haus schön und neu. Frau A.G.'s Mann ist bei der Versicherungsgesellschaft angestellt. Sie leben in einer Wohnung, die zwei Zimmer hat, einen Vorraum, eine Küche, ein Bad und einen Balkon, auf dem sie sich sonnen können. Und die Frau hat einen Hund, den sie sehr liebt. Und doch scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Denn Frau A.G. träumt: Mein Mann und ich sind eingezogen und liegen in einem Schlafsaal. Neben uns liegt ein Bekannter mit seinem Mädchen. Wir wissen, dass wir uns alle aufhängen müssen, um den Krieg zu sabotieren. Wir überlegen, ob es nicht angenehmer sei, sich zu vergiften. Wir kommen in einen Eisenbahnwaggon. Alle anderen Soldaten haben den Befehl schon ausgeführt und hängen nebeneinander auf der Plattform des Waggons. Sie haben sich Tücher ums Gesicht gebunden und ich betrachte ihre Beine, die noch nicht steif sind, sondern automatisch die Hacken zusammenschlagen und stillgestanden machen. Ich habe furchtbare Angst und springe aus dem Zug. Sie springt aus dem Zug. Sie wird nicht fertig mit ihren Problemen. Sie läuft davon. Die Frau hat in München studiert. Sie hat den Aufstand der Weißen Rose am Rande miterlebt. Sie war zwar gegen Hitlers Regime, aber sie hat nicht die Konsequenz aus ihrer Einstellung gezogen. Ihr Mann war Soldat und sie hat jahrelang um ihn gebangt. Die Fronten verlaufen heute ganz anders. Es liegt eine Auseinandersetzung in der Luft. Wie soll man sich entscheiden? Ist es nicht bequemer, aus dem Zug zu springen? Wie viele betreiben diese Vogelstrauß-Politik und sagen es nicht? Aber ihre Träume berichten uns darüber. Man verlangt ihnen ihre Träume nicht ab. Man verurteilt sie nicht für ihre Träume. Aber es gibt schon das Wahrheitsserum. Und es gibt Systeme, die keinen fremden Gedanken bei ihren Untertanen dulden. Nicht einmal im Traum. Spricht jemand im Traum Ketzereien aus? Sagt Thomas Carena im Tractatus de Officio Sanctissime Inquisitionis Lyon 1659? So sollen die Inquisitoren daraus Anlass nehmen, seine Lebensführung zu untersuchen. Denn im Schlafe pflegt das wiederzukommen, was am Tag jemand beschäftigt hat. Die Inquisition hat sich inzwischen vervollkommnet. Sie arbeitet nicht mehr mit eisernen Jungfrauen und Daumenschrauben und hat selbst für den Fall, dass der Abtrünnige ein Geständnis ablegt, keine Absolution für ihn bereit. Sie tilgt nicht nur das irdische Leben, sie tilgt auch das Gedächtnis, das gedruckte Wort und die Vergangenheit. Sie will die Gedanken auslöschen, die Träume, die gefährlicher sind als so manche Tat. Der Charakter unserer Träume, sagt Fichte, bleibt ein weit treuerer Spiegel unserer Gesamtstimmung, als was wir davon durch die Selbstbeobachtung des Wachens erfahren. Die Frau sprang aus dem Zug. Nur im Traum. Vielleicht erspart ihr das, in Wirklichkeit aus dem Zug zu springen. Vielleicht erleichtert ihr das, die Entscheidung gegen eine Welt, in der es ihr sogar verboten ist, im Traum aus dem Zug zu springen. In allen Träumen, die wir bisher kennengelernt haben, ist uns die Welt, in der wir leben, begegnet. In einer zusammengedrängten, bildhaften Form. Es ist, wenn man sie anhört, als würde man eine Geschichte anhören oder ein Gedicht. Alles ist auf eine einfache Formel gebracht, aber nicht auf eine rechnerische Formel, sondern übersetzt. Die Denktätigkeit, sagt Schleiermacher, geht im wachen Zustand in Begriffen vor sich und im Schlaf in Bildern. Genauso vermittelt die Literatur ihre Aussage nicht durch abstrakte Feststellungen, sondern durch Handlungsablauf, Szenen und Bilder. Statt zu belehren, stellt sie dar. Jean-Paul formuliert, der Traum ist unwillkürliche Dichtkunst. Und Hebbel sagt dazu, mein Gedanke, dass Traum und Poesie identisch sind, bestätigt sich mehr und mehr. Die Träume sind künstlerisch. Sie bedienen sich literarischer Kunstgriffe. Wie im Gedicht, in der Novelle und im Roman jedes Wort, jeder Satz und jedes Bild seine besondere Bedeutung hat und dem Ganzen unentbehrlich ist, so hat auch im Traum jedes Bild und jedes Wort seine spezifische Bedeutung und seine Beziehung zum Ganzen. Wenn die Philosophiestudentin E.D. träumt, dass sie eingeschlossen im Paternoster, in einer Zelle, in ihrem Sarg, in ihrem Vaterunser, in der Erde liegt, so hat es seine besondere Bedeutung, dass sie ihr Adressbuch, dass sie ihre Gebete vergessen hat. Ihr Traum beginnt wie ein sehr nüchterner Kriegsbericht und ganz zufällig, ganz nebenbei wird erzählt, dass sie das Adressbuch vergessen hat. Erst zum Schluss, in der Kulmination des Traums, wird die Bedeutung des vergessenen Adressbuchs klar und erst dann spielt es seine wichtige Rolle in dem Stück. Der Krankenkassenbeamte K.F. sieht einen Bahnhof, der nur ein Gleis hat. Das hat gar keine Bedeutung. Erst wenn er die halbe Zigarette bekommt, erst wenn man erfährt, dass er ein Bein verloren hat, wird die Eingleisigkeit wichtig. Genauso geht die Arbeit des Künstlers vor sich, weittragende Ereignisse so unauffällig einzubauen, dass sie erst zum Schluss zu ihrer wahren Bedeutung erwachsen. Dieselbe Nacht, die über Wien, Stuttgart, Frankfurt und Köln liegt, deckt auch die Hansestadt Hamburg. Ein großes Haus aus Stahl und Beton, das nie ganz zur Ruhe kommt, mit elektrischen Uhren, deren Sekundenzeiger, die wie Spinnenfinger sind, ununterbrochen kriechen. Das Rundfunkhaus. Der Leiter einer Abteilung, Dr. K.M., 40 Jahre, verheiratet, ein Kind, ist eben nach Hause gefahren. Der Betrieb dauert fort. Dr. K.M. hat schwere Arbeit hinter sich. Er schläft sofort ein. Aber auch in ihm geht der Betrieb weiter. Er träumt. Ich befinde mich in einem hellen Sitzungszimmer mit großen Klappfenstern und Stahlrohrmöbeln. Es findet gerade eine Sitzung statt, an der auch ich teilnehme. Die Herren beraten darüber, wie sie mich am besten beseitigen können. Es sind lauter soignierte Herren, die sich gewählte Ausdrücke bedienen, und die Verhandlung geht in sehr zivilen Formen vor sich. Da ich weiß, dass es mir an den Kragen geht, verteidige ich mich aus allen Kräften, bediene mich aber genau derselben geschraubten Redewendungen. Meine eifrige Verteidigung scheint den Herrn wenig Eindruck zu machen. Sie beschließen, mich zu liquidieren und überreichen mir ein Hanfseil mit eingelegter Kupferschlinge, damit es besser in den Hals eindringt. Ich werde in ein dunkles Zimmer geführt. Dort soll ich mich an einem Nagel erhängen. Ich lasse mir aber noch Zeit und erinnere mich, dass ich die ganze Verhandlung auf Tonband aufgenommen habe. Nachträglich fällt mir auch ein, dass es mir gelungen ist, das Tonband herauszuschmuggeln. Mein starkes Angstgefühl schlägt plötzlich in Triumph um, denn ich weiß, die Öffentlichkeit wird nun den wahren Sachverhalt erfahren und dann werden meine Feinde erledigt sein, nicht ich. Dr. K.M. ist nur ein Rad in der großen Maschinerie, die reibungslos funktionieren muss, Tag und Nacht. Täglich hat er Sitzungen zu absolvieren, in denen er über seine Arbeit Bericht ablegen muss. Und oft hat er schon zugehört, wenn mit wohlgesetzten Worten vernichtende Urteile gefällt worden sind. Und manchmal hat er es selbst getan. Der Tag, an dem alles seine plausiblen Gründe und seine abgegrenzten Folgen hat, besucht ihn in der Nacht, wo alles bodenlos scheint. Das sind die Reste des Tages. Das Material, aus dem sich ein Traum baut. Aber der Traum geht über die Tagesreste hinaus. Die Angst des Dr. K.M., ist nicht die oberflächliche Angst vor der Entlassung oder vor der Ranküne von Kollegen, die ihm nicht gut gesinnt sind. Es ist die Angst des Individuums, das in einer großen Maschine eingeschlossen, verurteilt ist, einen gut funktionierenden Bestandteil abzugeben. Er spielt eine Rolle in der Öffentlichkeit. Aber Rollen sind auswechselbar. Man nimmt die alte heraus und steckt eine neue hinein. Es kommt nur darauf an, dass sie sich dreht, wie der Apparat es verlangt. Der Sultan schickte den Statthalter in eine entlegene Provinz und vertraute ihm das Gebiet an. Der Sultan blieb immer unsichtbar, aber der Statthalter musste die Verantwortung für alles auf sich nehmen, was der Sultan ihm zu tun befahl. Wenn die Unzufriedenheit des Volkes einen Höhepunkt erreichte, denn der Sultan verlangte nicht wenig, dann schickte der Sultan seinem Statthalter eine seidene Schnur und pflichtschuldigst erhängte sich der Statthalter. So blieb der Sultan immer ein gnädiger Herr und nur die Statthalter waren die Sündenböcke. Wenn in einer Volksdemokratie die Lebensmittellieferungen unzureichend sind, dann schickt der Sultan zwei MWD-Leute, die den Statthalter verhaften. Und pflichtschuldigst gesteht der Statthalter. Wir leben in keinem Sultanat. Wir sind keine Maschinen. Bei uns hat der Einzelne ein Recht, auf seine Weise zu leben und seine Meinung zu sagen. Zu unserer Wohnung hat keiner Zutritt, den wir nicht hereinlassen, es sei denn, er zeigt uns einen richterlichen Befehl. Und der Richter untersteht keinem Sultan. Der Richter ist unabhängig. Dr. K.M. lehnt sich im Traum auf gegen die Bedrohung durch das Haus aus Stahl und Beton und durch die Apparate, die nie versagen. Und im letzten Augenblick besinnt er sich auf seine Rechte und auf seine Kraft. Er hat das Wort. Sesam, öffne dich. Ein Zauberwort. Es hat die Kraft zu beschwören. Das Wort ordnet das Chaos und fixiert das Flüchtige. Nicht umsonst wurden die Runen als heilige Zeichen verehrt. Wo wären 5000 Jahre Geschichte, würden sie nicht geschrieben stehen. Auch Dr. K.M., auf den Tod bedroht, findet im letzten Augenblick die rettende Zauberrune, das Tonband. Dieselbe Welt der Apparate, die ihn so sehr bedrängt, liefert ihm auch die Rettung. Er glaubt an das Wort. Denn ohne diesen Glauben könnte er seinen Beruf nicht ausüben. Und er glaubt an die Wirkung des Wortes in der Öffentlichkeit. Stimmt das? Hat das Wort heute so viel Wirkung wie einst, als man, nicht nur im Traum, an seine Zauberkraft glaubte? Da ist ein Mann in Frankfurt, H.G., Gatte jener Pharmazeutin, die im Traum aus dem Zug sprang. Der fährt in einem klapprigen Wagen durch die Provinz und versichert die Leute auf Leben und Sterben. Und wenn er eine ruhige Stunde hat, dann schreibt er. Und heute träumt er: Ich bin in einer Miniaturstadt, die eine hohe Mauer zusammenhält. Die Häuser sind ganz hoch und schmal wie Obelisken. Und die Straßen sind mit hochkantigen schwarzen Steinen regelmäßig gepflastert, sodass der Boden wie ein vergrößertes Nagelbrett wirkt. Ich begegne einem Pflasterer, der zwischen den Nagelsteinen mit großem Lärm den Dreck aus den Rillen scharrt. Da höre ich vom oberen Fenster eines Hauses meinen Vater mir einen Vortrag halten, dass ich doch etwas schreiben solle, womit auch Geld zu verdienen sei. Der Pflasterer rumort fürchterlich. Ich habe große Mühe, mich verständlich zu machen. Ich lese meinem Vater eine Kritik vor und versuche, ihn zu überzeugen, dass eine gute Kritik wichtiger sei als Geld verdienen. Ich muss schreien, um das Bohren und Kratzen des Pflasterers zu übertönen. Aber mein Vater kann mich trotzdem nicht verstehen und schließt das Fenster. Der Mann fährt bei Regen und Schnee über die Straßen und steigt pflichtgemäß aus, um die Leute zu überreden, eine Versicherung abzuschließen. Sehr wichtig ist es ihm nicht. Er macht es unlustig, gerade nur um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber für die Leute ist es sehr wichtig, ob sie etwas bekommen oder nicht, wenn ihr Haus abbrennt oder wenn sie sterben und die Witwe mit leeren Händen dasteht. Dem Mann dagegen ist es wichtig, etwas niederzuschreiben, was ihm auf den Nägeln brennt. Die Leute wieder kümmert es wenig, ob gerade sein Buch gedruckt wird oder ob es in der Schublade verstaubt. Dieses Missverhältnis wird verstärkt durch die übermächtige Rolle, die sein Vater spielt. Versicherungsdirektor, Brotgeber und überhaupt Angelpunkt, wie jeder Vater in einer bürgerlichen Gesellschaft. Alles, was H.G. von seiner Lebensaufgabe abhält, personifiziert sich im Vater, der ihn nicht anhören will und das Fenster zuwirft. Das persönliche Drama unseres schreibenden Versicherungsbeamten H.G. offenbart zugleich die Interesselosigkeit der Menschen in unserer Zeit an geistigen Dingen. Jeder, der sich auf Abwege schlägt, und das Schreiben auf eigene Faust ist ein Abweg, fühlt seine Unzulässigkeit und muss sich mit Zweifeln herumschlagen. Nicht nur die Schreibenden zweifeln. Es zweifeln die Händler, die Installateure, die Politiker, die Stenotypistinnen und die Priester. Es zweifelt in Wien die 32-jährige Frau E.H., Doktor der Philosophie, Fach Psychologie, verheiratet. Ich soll eine Prüfung ablegen und warte mit vielen anderen vor dem Hörsaal. Der Prüfer ist schon drinnen und immer wieder werden einige von uns aufgerufen und verschwinden im Saal. Es sind nunmehr wenige Wartende, bald muss ich an der Reihe sein. Ich habe mich gut vorbereitet, werde aber immer aufgeregter, je näher die Entscheidung kommt. Mir wird übel und ich laufe durch den Garten, über Treppen und Gänge entlegener Pavillons, um eine Toilette zu suchen, finde schließlich am Ende eines schmutzigen Ganges zwei, eine mit der Aufschrift für Deutsche, die andere für Kranke. Diese Alternative ist mir unverständlich. Da ich aber die Toilette für Kranke nicht aufsuchen will, öffne ich die Tür, auf der für Deutsche steht, im Bewusstsein, hier fehl am Platz zu sein. Der Raum ist beschmutzt und hat statt einer Muschel ein Loch im Boden. Ich laufe davon und bin froh, wieder im Garten und an der frischen Luft zu sein. Ich suche lange nach dem Hörsaal, und als ich ihn schließlich finde, ist die Prüfung eben beendet. Die nächste Vorlesung muss gleich beginnen. Verzweifelt bitte ich meinen Lehrer, mir noch eine Chance zu geben. Er nickt gütig lächelnd. Kommen Sie hinüber in den Schlafsaal. Wieder suche ich in dem weitläufigen Garten zwischen weißen Pavillons mit unverständlichen Aufschriften. Schließlich finde ich einen Wegweiser, der die Aufschrift trägt: Schlafsaalgruppe Deutschland. Das bringt mich auf den Gedanken, dass die Pavillons ehemalige Soldatenunterkünfte sind, die jetzt eine andere Verwendung gefunden haben. Doch erinnere ich mich, die Aufschrift Gruppe Deutschland auch auf dem Prüfungssaal gelesen zu haben. So folge ich dem Wegweiser und in einem langen, leeren Raum, der früher ein Schlafsaal gewesen sein mochte, finde ich meinen Lehrer. Er fragt mich erst eindringlich, mehr im Ton eines vertrauten Gesprächs als einer Prüfung, und ich überwinde meine Aufregung und antworte, so gut ich es kann. Schließlich nickt er und sagt: Genügend. Ich hätte gern eine bessere Note erhalten, und er, der diesen Wunsch zu erraten scheint, stellt mir noch eine Frage. Er beschreibt mir das Verhalten eines Menschen in verschiedenen Situationen. Und als er schweigt, verstehe ich, dass er selbst alles gesagt hat, was er von mir zu hören erwartet hat. Da gebe ich mich mit meiner Zensur zufrieden und habe das Gefühl, streng, aber mit unbestechlicher Gerechtigkeit beurteilt worden zu sein. Nun kommt ein jüdisches Ehepaar mit einem Kind zu uns. Das Kind ist dick und hässlich, aber mein Lehrer preist es als wunderbar klug. Er reicht ihm ein Glas Wein, und ich bitte ihn inständig, dem kleinen Wesen doch keinen Alkohol zu geben. Er lächelt und hört nicht auf mich. Ich nehme das Kind an der Hand, verlasse mit ihm den Saal, und mein Lehrer folgt uns in vertrautem Gespräch mit den Eltern. Wir gehen eine scheinbar endlose Treppe hinunter, und die Kinderhand, die warm in meiner liegt, beglückt mich sehr. Ich erfinde Spiele, die das Kind jubeln machen, und bemerke selig erstaunt, wie es schöner und schöner wird, je tiefer wir abwärts steigen. Schließlich wird es dunkel auf der Treppe, und wir entdecken ein neues Spiel. Wir legen uns bäuchlings auf das Treppengeländer und rutschen hinunter mit dem Kopf voraus. Das Kind ist hinter mir. Ich höre sein Lachen und will warten, bis es mich erreicht. Ich warte vergeblich. Ich höre es immer nahe, aber es kommt nicht. Da erkenne ich, wir haben im Dunkeln nicht bemerkt, dass die Treppe sich geteilt hat. Zwei Treppen laufen jetzt unmittelbar übereinander, immer parallel, aber ohne sich je zu berühren. Ich bin auf der einen und das Kind auf der anderen. Wir haben beide gleichzeitig diese schreckliche Entdeckung gemacht. Das Kind sagt: Dann springe ich hinunter, mit dem Gesicht voraus. Ich bitte, ich beschwöre meinen kleinen Gefährten, auf seinem Platz zu bleiben. Ich werde Mittel finden, zu ihm zu gelangen. Das Kind hört nicht. Ich springe, komm mir nach, mit dem Gesicht voraus. Ich schreie und höre unendlich tief unter mir den dumpfen Aufschlag des kleinen Körpers. Da springe ich nach, um wenigstens tot bei dem Kind zu liegen, das ich lebend nicht mehr umarmen konnte. Fürs Erste genügt zu sagen, dass Frau Dr. E.H., Tochter eines ehemaligen und vielleicht noch heutigen Nationalsozialisten ist. Sie ist mit einem Juden verheiratet. In seltener Klarheit und Symbolkraft spiegelt der Traum ihren höchstpersönlichen Lebenskonflikt. Ihre Zweifel beginnen sehr deutlich vor den Toiletten, die sie während der Prüfung, während ihrer Lebensprüfung, wegen Übelkeit aufsuchen muss. Es sind zwei Aufschriften da, sie muss sich entscheiden. Sie entscheidet sich gegen die Kranken und für die Deutschen und fühlt im gleichen Augenblick, dass sie sich falsch entschieden hat. Eine jener Andeutungen, mit denen der Traum gern arbeitet. Sie enthüllt sich erst später. In unserem Fall, als das jüdische Kind in den Traum eintritt. Das Kind ist zuerst unsympathisch. Eine Rechtfertigung für die Schuld, die schon in der Prüfung offenbar wird. Frau Dr. E.H. stellt sich im Traum die Frage: Was habe ich in der Zeit der großen Verfolgung getan, um Menschen zu retten, die mit dem verwandt sind, unter dessen Schutz ich mich jetzt begeben habe? Und dann kommt eine Stelle des Traums, die besonders unheimlich und besonders schön ist. Das Kind wird, je offenbarer seine nahende Vernichtung wird, immer schöner und schöner. So wie etwas, was wir verloren haben, uns in der Erinnerung als viel schöner und bedeutender erscheint, als es uns jemals gewesen ist. Und das Kind, das unten aufschlägt, steht für die Unschuld, für das Paradies, das verloren ist. Frau Dr. E.H. stürzt sich dem sterbenden Kind nach. Sie will sich von der Schuld lossprechen. Im Traum liest sie auch die Aufschrift »Für Kranke«. Im Zusammenhang müsste es eigentlich heißen »Für Juden«. Warum unterschiebt sie den fremden Begriff? Wir sehen oft gesunde Bürger, wie sie Juden, politisch Verfolgte, überhaupt Andersartige mit besonderer Zuvorkommenheit behandeln, als wären sie Kinder, Kranke oder Rekonvaleszenten. Sie sind sich keiner Schuld bewusst, denn sie waren niemals politische Fanatiker, Antisemiten, Rassisten, Reaktionäre. Trotzdem ist dieses Betragen, diese auf den Kopf gestellte Voreingenommenheit ein Beweis dafür, dass ihnen ein Schuldgefühl innewohnt. Sie schämen sich, dass sie gegessen und getrunken und geschlafen haben, während andere Menschen zu Tode gemartert worden sind. Sie schämen sich ihrer Gleichgültigkeit. B.R., Dentist in Berlin, 45 Jahre, eingefleischter Junggeselle, ist ein umgänglicher, freundlicher Mensch. Er hat sich in einem Arbeiterviertel Westberlins in den Nachkriegsjahren mit Mühe und Geduld eine kleine Praxis aufgebaut. Er hat Verständnis für Schwierigkeiten seiner Patienten. Mitunter behandelt er einen Flüchtling umsonst. Er ist kein gleichgültiger Mensch. In unserer Nacht hat er folgenden Traum. Ich stehe am Fenster und betrachte einen Knaben, der im Haus gegenüber ebenfalls an einem Fenster steht. Er macht langsam und umständlich das Fenster auf und steigt plump auf das Fensterbrett. Er ist etwa 10 Jahre alt, trägt hohe Schuhe, braune Pumphosen und einen Pullover mit Rollkragen. Er hat ein breites Gesicht mit verschwommenen Zügen. Ich denke, er will den Vorhang herunterziehen. Hoffentlich wird er nicht fallen. Aber er fällt gar nicht hinunter. Er stellt sich auf wie ein Schwimmer am Start, macht eine schwingende Bewegung mit den Armen und springt kopfüber auf die Straße. Ich sehe ihn aber nicht auffallen und höre den Aufschlag nicht, sondern weiß nur, dass er verschwunden ist. Dann bin ich in der Wohnung drüben, die nur aus Zimmer und Küche besteht, und spreche mit den Eltern des Knaben. Die Leute sind nicht weiter bestimmbare Kleinbürger. Der Vater erzählt gleichmütig: Der Kleine war umgezogen. Ich habe ihn im Zimmer eingesperrt. Hausarrest, Sie verstehen. Um 5 Uhr wollte ich ihn herauslassen. Er wollte aber nicht heraus. Meine Frau hat ihm dann den Kaffee hineingebracht und den Milchbrot dazu. Er hat es aber gar nicht angerührt. Er ist nur da gesessen und hat gestarrt. Im Aufwachen wundere ich mich, dass die Leute so teilnahmslos sind, da sie doch ihr Kind verloren haben. Aber dann erinnere ich mich, dass auch ich mich gar nicht aufgeregt habe, als der Kleine hinuntergesprungen ist. Ein sehr moderner Traum. Die Abstumpfung unseres Mitgefühls für fremde Menschen, die ein tragisches Ereignis betroffen hat, ist durch unsere Übersättigung mit schauerlichen Nachrichten aus aller Welt, die wir täglich durch Radio, Presse, Bücher und Filme bekommen, weit fortgeschritten. Die Gleichgültigkeit ist ein Grundzug unserer Zeit. Massendasein und Technik hinterlassen sichtbare Spuren in unseren Seelen. Gleichgültig nehmen wir nicht nur die Hungersnot in Indien, das Erdbeben in Chile, die Atombombe auf Hiroshima und die Zwangslager in Sibirien zur Kenntnis, sondern auch das, was täglich um uns herum vorgeht. Gemeinsam ist allen diesen Träumen, dass sie sehr präzis und bildhaft Wesentliches über die Situation des Träumers aussagen und seinen Lebenskonflikt offenbaren. Natürlich sind die Träume ein so vielschichtiges Gewebe, dass sie Stoff für vielerlei Deutungen liefern. Seit Jahrzehnten betreibt man eifrig die medizinische Deutung der Träume. Wir aber wollten aus den Träumen etwas erfahren, was der Historiker aus den Fragmenten alter Kunstwerke zu erfahren wünscht. Wie war jene Zeit? Und wir wollten aus den Träumen und aus den Konflikten der Träume erfahren, wie ist unsere Zeit? Wir glauben, dass eine größere Anzahl von Träumen, so aufgeschrieben, wie sie geträumt worden sind, ein Bild von der Sehnenlandschaft der Menschen unserer Tage ergibt. Eine Landschaft, deren Markierungspunkte sind Einsamkeit, Verwundung, Bedrohung durch die überhandnehmenden Apparate, Gleichgültigkeit, Gewissen, Pflicht zur Entscheidung, Mitschuld an allem, was um uns geschieht und die Zuversicht, mit den Geschehnissen fertig zu werden. Sie hörten das Radiofeature Träume im 20. Jahrhundert aus dem Jahr 1953. Autoren waren der Schriftsteller Milo Dor und der Übersetzer und Schriftsteller Reinhard Federmann. Es sprachen Gottfried Hoster, Anne-Dore Huber, Hans-Martin Köttenich, Siegfried Nürnberger, Hilde Westermann. Regie Irmfried Wilimczyk. Mein Name ist Christiane Kreiner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.